It's Christmas time. Na na na na na na. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Hallihallo. Hallo, wir grüßen euch. Ja, genau. René, wie geht's dir? Gut geht's mir, aber wir lassen uns erstmal zu unserem Ritual übergehen. Ah ja, genau. Warte, ich war diesmal nicht so schnell. Ich hab ja Schiss, dass das irgendwann Prost. Mal schief geht. Dass dann du hier meinst, eine Überschwemmung ist. Weil du dein Getränk in Tastaturnähe zulimmst. So ist es, denn Prost. Denn auch heute haben wir wieder Rhinos Energy Drink gesponsert gekriegt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe ihn mir diesmal nicht heiß gemacht. Ich hatte es ja vor, aber ich werde es noch machen. Wir haben ja noch ein paar Folgen. Hättest du den Glüh-Energy Drink gehabt? Ja. Gut. Damit ist die Kehle angefeuchtet und wir können locker flockig loslegen. Ja. Wir haben viel vor, oder? Was gibt's denn so an Themen diesmal? Also ich denke mal, lass uns doch heute einfach mal ein bisschen über Weihnachten plauschen. Also wenn du noch was anderes hast, kannst du es das nachher gerne einbringen. Es steht kurz bevor. Ja, ganz, ganz nah. Hast du eine Woche noch schon? Nee. Haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen? Nein, ich glaube nicht. Weil ich weiß ja, dass du nicht so der Weihnachtsfreak bist. Richtig, da stehe ich auch. Du siehst es ja mehr als Geldschieberei, ne? Naja. Ja, es ist, also mir fehlen die Ideen, ich bin zu unkreativ. Also ich muss sagen, ich bin mal ganz kreativ dabei. Ich habe sehr viel Zeit in den letzten Wochen im Internet verbracht und mit einigen Mausklicks, also es geht ja ganz schnell heutzutage, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Für sich selber. Ja, also in die Geschäfte renne ich sowieso nicht. Das ist mir ja viel zu voll. Ja, also da war eine Menge Geldbewegung, denke ich, in der letzten Zeit nicht nur. Das ist immer vor Weihnachten. Bei uns. Es boomt. Ja. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass die Preise hochgesetzt werden vor Weihnachten. Also ich habe es diesmal richtig gespürt. Das habe ich gelesen. Da hat doch irgendeiner einen Beitrag am Blog geschrieben. Ja, das war ich selber. Nee, weil da war ich wirklich... ich hatte im Geschäft was gesehen für Julia und wollte das erst kaufen und dachte, ich vergleiche den Preis lieber im Internet und habe gesehen, dass es im Internet preiswerter ist. Und daraufhin dachte ich, na gut, dann wirst du das die Tage mal bestellen. Und als ich es dann bestellen wollte, ist es echt um 30 Euro teurer geworden. Das ist und krass. Hatte somit den Ladenpreis dann, ne? Ja, aber wie kann sowas sein? Ist ja unglaublich. Ja, naja. Man muss es ja nicht nehmen. Nein, das stimmt. Letztendlich entscheidest du ja, ob du es kaufst. Aber ich meine, ist schon verwunderlich, ne? So eine Preisanhebung. Ja, obwohl ich auch gemerkt habe, dass einige Leute diese Preiserhöhung umgehen, weil ich weiß, dass es ziemlich verbreitet ist, sich gar nicht zu Weihnachten zu schenken. Also so in Freundschaften und auch im Kollegenkreis habe ich das schon gehört, dass Leute... Ja, das ist der neue Trend. ...sich dann untereinander nichts schenken. Finde ich ein bisschen schade irgendwie. Dann. Es ist ja auch Stress. Wenn du keinen Urlaub vor Weihnachten hast, dann immer nach Arbeit vielleicht noch gucken oder am Wochenende. Glaube, ja, aber es gehört doch dazu. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, das ist Ansichtssache, Geschmackssache. Klar, wenn man so jetzt kleine Kinder hat oder so, dann verstehe ich es absolut, dass man da jetzt sich auf Weihnachten konzentriert und ist auch gut so, ne? Du hast ja jetzt halt zwei Exemplare und da wirst du ja schon ein schönes Weihnachtsfest machen. Ja. Naja. Also ich finde, das macht man nicht nur für die Kinder, sondern also mir würde auch was fehlen. Ja, also wie gesagt, ich persönlich lege jetzt keinen großen Wert drauf. Weihnachten wird vorbeigehen irgendwie. Aber du hattest regelrecht Freude gehabt, als wir Weihnachtsgeschenke für unsere Alpha-Blogger gepackt haben. Für unsere Alpha-Tiere. Ja. Ja, das. Da hattest du doch ein bisschen Spaß bei gehabt. Ja, natürlich. Das ist ja Weihnachten und Geschenke, das gehört schon dazu. Das war ja auch was mit viel Liebe gemacht war. Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich nichts verschenke oder so, ne? Nicht, dass er jetzt was Falsches denkt. Schade, wir hatten eigentlich, wir hatten ja dein neues Aufnahmegerät dabei auch laufen. Genau. Den Zoom H2, wo nach Drängen ja auch einen Bericht drüber gibt jetzt im Blog. Ja, nachdem du so gedrängelt hast. Nein, und ja, weil das Gerät ist genial. Wenn wir es schaffen, vielleicht nächste Folge bringen wir euch einen kleinen Ausschnitt, habe ich ja versprochen. Vielleicht von der Aktion, wo wir die Geschenke eingepackt haben. Ja, genau. Das war nämlich auch sehr spaßig gewesen mit Stefan. Da ist mir aufgefallen, dass Stefan nicht allzu oft Geschenke einpackt. Was soll das heißen? Aber ja, verrate jetzt nicht, was wir eingepackt haben. Es ist ja noch nee, das verrate ich. Ich weiß ja, dass zum Beispiel der Axel das schon geöffnet hat, das Geschenk. Was? Obwohl ich ihn... Ja, natürlich, er hat sich doch auch bei dir bedankt per Mail. Ja, obwohl stimmt. Obwohl ich ihn darauf hingewiesen habe, dass er sich das bis zu Weihnachten aufheben soll. Aber vielleicht hat er gedacht, das ist irgendwas Verderbliches. Ja, sagen wir jetzt nicht, ob es das war oder nicht. Oder dachte, das ist was Schweiniges und wenn deine Familie dabei sitzt. wollte das lieber alleine aufmachen. Dabei war die Luftpumpe, die es dazu gab, nur ein Scherz. Genau. Ja. Naja. Apropos, geht das, wie pumpt man eine Gummipuppe auf mit Luftpumpe? Also ich frage dich jetzt nicht, weil ich denke, du müsstest... Also ich kenne mich damit nicht aus. Ne? So durch hattest Office du nicht mal sowas bestellt? Hast du mir doch mal erzählt. Nee, aber ich überlege gerade wirklich, oder bläst man die mit dem Mund auf? Ja, da hast du zu tun, glaube ich. Obwohl, wenn man die mit dem Mund aufbläst, das wäre ja wiederum gerecht, ne? Passend, ja. Ja. So, jetzt ja, müssen wir nee, den doch egal. Auf explizit stellen. Ja. Entschuldigung, dass ich da gerade abgeschweift bin. Ich hätte mich fast verschluckt. Meine Einrichtung fällt hier schon runter, vielleicht habt ihr das gehört. Warte mal ganz kurz, ich habe hier ein Kind zu stehen, was sicherlich nichts vom Weihnachtsmann kriegt. Das ist bestimmt der Leo. Was ist ein Leo? Nee, jetzt hat sich gerade erledigt. Wahrscheinlich macht die Anlage wieder. Ah ja, kennen wir noch vom letzten Mal. Ja, richtig. Na, vielleicht kriegt er einen neuen CD-Player zu Weihnachten. Nee, ich werde ihm mal die Schraubendreher wegnehmen. verstehe. Ist doch komisch, dass das immer passiert, wenn wir aufzeichnen. Ja, der ist. Der ist ganz schön gewieft, der Leo. Der versucht mich zu verdrängen hier. Ja, ja. Apropos, ich habe Fanpost gekriegt von Leo und ja, es gibt Anfragen, wann Leo mal wieder dabei ist. Ja, ich weiß. Wird's dies Jahr noch was? Na, bei Leo ist es so, der hat ja fast so einen stressigeren Terminplan als ich. Und das in seinem Alter, das sollte euch zu denken geben. Ja, aber wir sind schon dabei, da ein paar Aktivitäten wegzustreichen. Er hat bald seinen Manager, meinst du? Ja, nee, auf jeden Fall, ich habe ihn schon gefragt und er hat auf jeden Fall Interesse, da was zu machen und wir werden da so bald wie möglich mal was auf die Beine stellen. Also, ich kann es nicht versprechen, aber vielleicht in der nächsten Ausgabe schon. Na, ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist es was, wenn Leo mal wieder dabei ist. Er war ja lange nicht mehr da. Ja, das, und die Leute wollen die kleinen Kinder hören. Nee, der Kleine ist er ja nicht mehr. Aber egal. Lassen wir uns überraschen. Ja. Willst du zu Weihnachten noch irgendwas sagen oder wollen wir erstmal ein bisschen Weihnachtsmusik hören? Ach ja, dann spiel er erstmal ein paar also ein bisschen weihnachtliche Stimmung mit Musik. Ja, dann hören wir jetzt, unterbrech mich, wenn ich falsch bin, It's Christmas Time von a band called Quinn. Absolut korrekt. Und den Song findet ihr in voller Länge im Podsafe Music Network unter music.podshow.com. Ja, und im Hintergrund läuft er schon und wir sind mal kurz ruhig. Bis gleich. Na, da hat man doch Bock auf Weihnachten, oder? Ja, nachdem du den Song so verhunzt hast. Ich? Das habt ihr jetzt nicht gehört, die Mikrofone waren leider ausgeschaltet. Ja, ja, ja. Oder, René? Ja, ja. Du hast voll an der falschen Stelle mitgesungen. Egal. Ja, herzlich willkommen zurück. Ja, zum zweiten Teil. Pause. Der 37. Ausgabe. Ja, Stefan. Erzähl, hast du noch irgendwelche interessanten Geschehnisse aus der letzten Woche? Ja, naja, wir haben ja, nach der Musik kommt ja immer unser News-Teil so ein bisschen. Und ja, da kennst du dich ja auch ein bisschen aus. Hatte ich ja ab und zu was rumgeschickt. Und eine interessante Meldung für die Berliner und Brandenburger ist vielleicht die Preiserhöhung des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg im nächsten April. Ach so, und das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Nein, habe ich dir auch geschickt, hast du mir sogar geantwortet. Na, dann höre ich jetzt mal zu. Genau, und da gab es eine Diskussion, und zwar wird ab April 2008 der Flughafen Schönefeld nicht mehr zum Tarifbereich B gehören, sondern zum Tarifbereich C. Das heißt, Man muss ein Zusatzticket lösen, wenn man aus Berlin kommt und zum Flughafen will mit der Bahn. Okay, daran erinnere ich mich. Aber da muss ich mal dazu sagen, das ist auch keine Besonderheit, weil das in anderen Großstädten schon lange der Fall ist. Also das Beispiel, was ich halt sehr gut kenne, ist München. Dort ist es ja genauso, dass du die... Da ist eine Zone in der Innenstadt so groß wie nachher vier Zonen, die zum Flughafen rausgehen. Also man zahlt zum Flughafen, damals waren es, ich glaube, fast 15 Mark. Ja, es ist ja so ein Für und Wider. Ne? Auf der einen Seite sagt man ja, Schönefeld-Lichtnummer in Brandenburg ist ja nicht mehr Berlin, also muss es zum Tarifbereich C gehören. Und wenn man zurückdenkt an die vergangenen Tarifänderungen oder Preiserhöhungen, war es ja so, als dieses Tarifkonzept mit ABC eingeführt wurde, war ja Schönefeld ursprünglich auch im Tarifbereich C, aber damals gab es so viele Proteste, dass der Verkehrsverbund den Flughafen Schönefeld dann auch doch noch zum Bereich B gemacht hat. Ja gut, aber wen betrifft denn das letztendlich? Die vom Flughafen kommen. Eben Leute, die da arbeiten, was ja die Minderheit ist. Und Touristen. Und ja, vor allem Touristen, ne? Genau. Und muss man sich überlegen, ob man das gut heißt oder nicht. Aber wie gesagt, ich denke, dass das in anderen Städten genauso gehandhabt wird. Ja, das steht gar nicht zur Debatte. Grund war, ne? Mit von wegen Brandenburg und so. Ich denke, das ist nur vorgeschoben. Du musst ja den Menschen irgendwas vor die Nase geben, wo sie sagen, ah ja, stimmt. Genau. Ach, das klingt plausibel. Ja, klingt gut. Was auch noch wieder kommt, ist eine Vier-Fahrten-Karte für 8 Euro. Macht 2 Euro pro Fahrt. Das spart man ja 10 Cent. Ich glaube, dann sogar 20 oder 30, ne? Oder? Ach so. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Nein. Ich war neulich beim Bäcker gewesen, Türmann. Ist ja auch bundesweit bekannt. Sollte man auch mal gucken gehen. Und zwar sind dort jetzt immer so Schnäppchenangebote. Da stand, was hatte ich neulich gehabt? 3 alte Brötchen zum Preis von 4. Nee, sowas in der Art. Da stand irgendwie, ich weiß jetzt das Beispiel nicht, aber ich kann mal eins produzieren. Und zwar stand, 2 Brötchen 66 Cent statt 99 und darunter steht Einzelstück 33 Cent. Mhm. Und da dachte ich, wo ist denn da die Ersparnis? Weißt du, wenn ein Brötchen 33 Cent kostet, dann kosten 2 auch nur 66 Cent. Richtig. Also mir war da unklar, wo jetzt die Ersparnis war. Und als ich die Verkäuferin drauf ansprach, guckte sie und sagte dann nur, nein, sie macht die Preise nicht. Ja. Oder es ist wie im Supermarkt, dass die sagen, okay, wir müssen den Einzelpreis ran. Ja, ich denke, damit hängt es zusammen, aber es ist halt kurios. Verwirrend, ja, weil ist halt komisch. Naja. Ja. Aber das ist ja nicht die beste Preiserhöhung, war ja die, die ich auch ins Netz gestellt habe, ne? Der Preisverfall dort. Ja. Von 2.300 oder ich weiß gar nicht mehr. Auf 17,79 €. Waren es 17 Euro? Ja, 17 Euro. Was hast du gelesen? 170 oder so? Warte mal, ich guck gerade nochmal nach. Es waren 17 Euro und das ist... Ach ja, stimmt. Ich habe im ersten Moment habe ich 1.797 gelesen. Ja, was ist der Originalpreis? Also, 2.364. Steht keine Währung dran, ne? Aber nee. Das überleg doch mal. Also, die wollen doch die Kunden für blöd verkaufen, oder? Tja. Hast du es denn gekauft? Nein, natürlich nicht. Natürlich, ich bin gleich ins Lager. Das ist vielleicht 10 Stück, ja. Gitterbox. Das Lager leer gekauft. Gitterbox. Und habe gesagt, bei dem Preis, da muss man einfach zuschlagen. Genau. Ja, eine weitere News, hast du bestimmt auch am Rande gelesen. Die DDR lebt wieder, und zwar auf der Wetterkarte der CNN-Webseite. Nee, habe ich nicht gelesen. Das hast du nicht gelesen? Nee. Und zwar, auf der Webseite von CNN gibt es so einen Wetterdienst, und dort waren für ein paar Tage die Grenzen von vor der Wiedervereinigung eingezeichnet. Also das heißt, die DDR war extra eingezeichnet. Aus Versehen. Aus Versehen, genau. Und der Anbieter, der das zu verantworten hatte, heißt EQWetter.com. Und diese kuriose Meldung hat sogar in die Tagesschau geschafft. Ja, ich habe es gerade bei der Tagesschau gefunden, als ich danach gesucht habe. Siehst du? Ist auch ein Screenshot bei der Tagesschau zu sehen? Das weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass es in die Tagesschau gekommen ist, diese Meldung. Also, aber nicht aus Versehen, sondern da wurde drüber berichtet, ne? Genau, richtig. Ja, ich meine, für ist schon eigentlich ein Ding, dass sowas passiert. Schauen Sie mal genau hin. Also da ist, man muss mal nach CNN und DDR suchen, dann ist der Beitrag ziemlich weit oben. Aber ich sehe es jetzt auf Anhieb, ehrlich gesagt, nicht. Deswegen steht wahrscheinlich auch, schauen Sie mal genau hin. Ja, jetzt überlegen erstmal, scheiße, wo waren die denn? Ach, weißt du, warum ich das nicht sofort sehe? Weil die Karte hier irgendwie... Ah ja, Tatsache, jetzt sehe ich es ganz deutlich. Ja, Tatsache, die DDR. Tja, sowas na gibt's, gut, ne? Ohne jetzt amerikanische Mitbürger angreifen zu wollen, die haben's ja mit der Bildung auch nicht so, ne? Ja, die leben halt über, wie sagt man, auf der anderen Seite des Ozeans. Ja, die alte Welt ist ja uninteressant. Da kommt man ja nicht hinterher mit den ganzen Grenzen. Ah, der Fehler wurde korrigiert, ne? Und ja, hast du das auch mitgekriegt mit der Bild-Zeitung, dass die... Die Typografie geändert hat? Nein, dass die angeblich gehackt wurde, die Webseite. Da habe ich was gelesen, aber das hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Nein, okay. Aber du kannst es gerne mal... Ein interessanter Marketing-Gag, denn die wurde nicht gehackt. Das sah nur so aus. Da haben sich die Bildredakteure wirklich mal was einfallen lassen. Denn das Design oder die Seite erlebt ein Relaunch. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon soweit ist. Guckt einfach mal nach, aber müsste die Tage soweit sein. Und einen Relaunch kriegt man aber nur mit, wenn man weiß, wie sie vorher aussah. So ist es, ne? Na gut, ich meine, die meisten von uns lesen das bestimmt jeden Tag. Ja. Und ja, war ein cooler Gag. Da haben sie im Prinzip ein Flash, ein Applet eingespielt, wo man das Gefühl hatte, oh, jetzt ist die Seite gehackt. Ja. Meinst du da mit so einer Störung irgendwie? Richtig. Oh Gott, ey. Also ich fand es cool. So haben sie Aufmerksamkeit erregt, denn es war in fast jeder Newsseite im Internet zu lesen. Aha. Und soll ich dir mal was sagen? Nein. Die benutzen jetzt auch diese neuartige große Werbefläche, die um die Seite rumgeht. Richtig, wie fast die meisten Seiten heutzutage. Genau. Ich kann mich da nur erinnern an Rexona-Werbung mit Detlef die Soße, wo ich dachte, warum macht denn der für ein Frauenparfüm Werbung? Ja. Ja, wie sieht's denn aus? Ich würde sagen, wird Zeit, dass wir mal wieder spielen, oder? Ja, würde ich sagen, machen wir mal. Haben wir noch so viel Zeit? Eigentlich nicht, aber lass uns das mal ignorieren. Okay. Dann machen wir ganz schnell. Wer redet? Jetzt muss ich wieder in die letzte Sendung gucken. Er lernt das nie, der René. Ich muss ihm vor der Sendung immer sagen, welche Sendung wir haben. Hör auf, die Nummer, die merke ich mir doch jetzt immer selber. Übrigens haben wir heute den 3. Advent, würde ich mal schätzen. Absolut korrekt. Leuchten bei dir 3 Kerzen? Noch nicht. Bei mir auch nicht. Du kannst ja mal was zum 3. Advent sagen. Ich guck mal, wer letztes Mal geraten hat. Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3. So. Und das war's. Obwohl, sei mal ruhig, wenn du Quatsch, kann ich mich nicht konzentrieren. Das Frage- und Antwortspiel, hier geht's zur Lösung. Knutomanie war die Lösung. Richtig, hast du geraten. Also das bin ich jetzt wieder dran. Mit Raten. Ja. Ich suche einen Beitrag raus. So ist es. Da haben wir noch den Zufallslink. Wo ist er denn? Also für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, das Frage- und Antwortspiel, da geht's um unsere vergangenen Beiträge im Blog. René sucht sich jetzt über den Zufallslink einen Beitrag raus und gibt mir dann Tipps und ich muss drauf kommen. So, und zwar habe ich auch schon einen Beitrag gefunden. Jetzt geht's los. Und zwar handelt dieser Beitrag... da geht es um Nahrungsmittel. Nahrungsmittel? Ja, da geht es um ein Nahrungsmittel. Ist der Beitrag alt oder recht jung? Eigentlich tut es ja nichts zur Sache, aber der ist schon... Obwohl, der ist aus diesem Jahr. Aha. Wobei ich da auch... Nahrungsmittel. Na, gib mal einen Tipp. Mit dem Nahrungsmittel war was nicht in Ordnung. War was nicht in Ordnung? Ah, also Dirk hatte mal irgendwas. Ist das richtig? Na, was hat er denn gehabt? Erzähl mal. Hatte das irgendwas mit so einem Experiment auch zu tun? Nee, also nach dem Beitrag von dem mit Dirk muss ich nochmal... Nee, also es ging irgendwie um Gurken, kann es sein? Ach so, nee, hat nichts mit Gurken zu tun. Also war das nicht der Beitrag. Da hat er irgendwie mal so ein Gurkenglas beobachtet in seinem Kühlschrank. Dirk beobachtet Gurkengläser. Ja. Auch nicht schlecht. Naja. Nee, war es leider nicht. War es leider nicht. Es geht um kein vegetarisches Nahrungsmittel. Kein vegetarisches, aber von Dirk. Nee, auch nicht von Dirk. Auch nicht von Dirk. Nee. Kein Vegetarisches. Oh Gott, ich stehe auf dem Schlauch. Helf mir doch mal. Es ist geschrieben von einem... Also es geht um ein Fleisch. Und mit dem Fleisch war es nicht okay. Döner wird es ja nicht gewesen sein, oder? War schon mit Döner? Gab es irgendwie Probleme mal? Nee, nee. Ach, nee. Nee, mit Dönerfleisch ist es auch nicht. Es ist, wenn ich das jetzt so sage, dann mache ich es ja viel zu leicht. Es, also ich kann mich an keinen Beitrag erinnern im Moment, wo das passt, ja, was du sagst. Es ging um, um Putenfleisch. Putenfleisch, noch schlimmer. Habe ich ja gar nichts mit am Hut. Putenfleisch. Ja, sag mal, ich gebe dir mal noch einen Tipp. Es hat jemand etwas geschrieben an das Unternehmen. Ist es aus einer Serie? Möglicherweise. Ja, dann hast du einen Beitrag erwischt aus unserer Serie Verrückter Briefkasten, warte mal. Ja. Ah, okay. Dann komme ich jetzt drauf. Dann das Stichwort lautet Putenversalzung. Genau, richtig. Ah. Ey, du kannst dich noch ganz genau an das Schlagwort erinnern? Natürlich. Da ging es wohl darum, der Titel, dass du mit deiner Family jeden Sonntag isst und irgendwie das Fleisch dir zu salzig ist oder so, kann das sein? Ja. Ja, ja, habe ich doch gut noch in Erinnerung, oder? Ja. Man muss dazu sagen, mit meiner Family heißt wirklich mit meiner Familie, mit der ich groß geworden bin. Also jetzt, das klingt jetzt, als wäre ich ein Waisenkind oder so. Nee, ich meine, der Brief ist wirklich sehr, sehr alt. Der Beitrag ist zwar von 2007. Aus deiner Jugendzeit, Alter. Aber genau, und den Brief habe ich aber bereits 2000, glaube ich, geschrieben. Und der wiederum bezog sich auf meine Zeit nochmal ein paar Jahre davor, wo es an jedem Samstagmittag so Putenschnitzel von Rewe gab. Ich glaube, Rewe war das, ne? Ich kann jetzt gar nicht sehen. Nee, Sprehe hieß die Firma. Ja, und daraufhin habe ich mich an die Firma gewendet, ne, und habe aber das ein bisschen abgewandelt, habe erzählt, ich war damals junge 19 oder 20 und habe geschrieben, ich bin Vater von zwei Kindern und so und das. Na, bist halt, du ja auch. Ja, mittlerweile stimmt's, ne? Aber das hätte ich damals auch nicht gedacht. Ja. Nein, aber auf jeden Fall, für alle, die nicht wissen, was der verrückte Briefkasten ist, kann man euch nur ans Herz legen, für ruhige Weihnachtstage, weil ihr mal ein bisschen Luft habt, Briefe, die René an Firmen geschrieben hat und seiner Fantasie freien Lauf gelassen hat. Da gab es ganz kuriose Geschichten und jeweils ein Beitrag, wo der Brief drin ist und ein Beitrag, wo die Antwort vom Unternehmen kam. Weil es gibt tatsächlich Unternehmen, die drauf eingegangen sind. Ja, und ich muss dazu sagen, es waren damals mehr als 80% der Briefe, die ich geschrieben habe, wurden auch beantwortet von den Unternehmen. Und ich habe es dann später nochmal probiert und das funktionierte dann nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, heutzutage wäre das bestimmt nicht mehr so eine hohe Quote. Das funktioniert doch nicht mehr so. Nee. Ja. Naja. Ja. Ja, sehr gut, Stefan. Dankeschön. Nach anfänglichen Schwierigkeiten voll durchgelaufen. Aber ich bin echt geehrt, dass du wirklich den Titel noch kennst, den hättest du jetzt nicht mehr gewusst. Ich kenne jeden Beitrag. Ja. Du kannst sagen, wie heißt das Wort, das dritte Wort in der fünften Zeile. Sowas kannst du mich fragen. Ja. So schlimm ist es dann doch nicht. Aber man erinnert sich halt gerne an manche Beiträge. An einiges, ja. Genau, hast einen guten Beitrag erwischt. Ja. Weihnachten, dann, obwohl Weihnachtszeit ist, haben natürlich auch Leute Geburtstag, ne? Ja. Und die werden wir jetzt mal beehren. Happy! Happy Birthday to you! Are you happy? Happy! Ja, also ich kann drei Leuten gratulieren, und zwar dem Heiko, der hatte Geburtstag, dem Gerd, auch für dich herzlichen Glückwunsch, oder für euch besser gesagt, alles Gute und viel Erfolg im nächsten Lebensjahr. Und noch einer hatte Geburtstag, unser Rätsel aus der letzten Sendung, der Knut hat nämlich Geburtstag gehabt, ist ein Jährchen jung geworden. Ja, ich hatte, Leo hatte sogar einen Poster zum Geburtstag von Knut bekommen. Mhm. Von Knut persönlich? Nee, nicht von Knut, aber mit Knut drauf. Ach so. Das gibt jetzt an unser Wohnungstür. Ah. Ja. Ich will auch noch ein Geburtstagskind grüßen, und zwar die SMS. Die ist 15 Jahre alt geworden. 15 Jahre? Ich schreibe gleich mal eine SMS. Zu Ehren der SMS. Kannst du dich noch, wann hast du deine erste SMS geschrieben? Oh Gott, das war, also so lange habe ich ja noch nicht ein Handy. Mein erstes Handy war ein Alcatel One Touch Easy, glaube ich. Ich erinnere mich. Ja, ein Top-Handy. Nee, ist glaube ich, Gute Frage. Ein paar Jährchen her. Aber da fällt mir ein, mein jetziges Handy ist genau 2 Jahre alt. Das war nämlich mein Weihnachtsgeschenk vor 2 Jahren. Dann hat das auch Geburtstag. Ja, eben. Hey, komm mal her hier. Achso, übrigens, ich weiß noch, meine erste SMS, da, die war kostenlos. Aha. Die habe ich über E-Plus geschrieben. Ja, du bist ja schon ein alter Hase. Und da stand Hallo Welt drin. Ja, wie man das macht als guter Programmierer. Als Programmierer, ja. Nee, ja, das waren noch andere Zeiten mit dem kostenlosen SMS. Ja, auf jeden Fall 15 Jahre. Und meine letzte SMS liegt fast genauso lange zurück wie meine erste. Echt? Nee, meine letzte SMS habe ich irgendwie im März, denke ich, geschrieben. Das glaube ich dir. Doch, ohne Scheiß. Also du schreibst ja mehr E-Mails. Ja, und ich telefoniere lieber, als dass ich eine SMS abschicke. Ja, das stimmt. Das ist auch sehr gut so. Ja. Ja. Spezielle Grüße schicke ich mal noch an, ja, ihr habt es gelesen, an meinen ehemaligen Deutschkurs, wo wir letzte Woche auch gefeiert haben. Und zwar an Gisela, Britta, Anja, Steffi, Anne und Robert. Und ich freue mich auf nächstes Jahr. Ja, gibt es denn da Tonaufnahmen? Da gibt es keine Tonaufnahmen, aber einen Bericht drüber. Okay. Gut, lässt sich jetzt im Nachhinein noch schlecht machen mit der Tonaufnahme. Ja, das kann man ja erstellen, so eine Szene. Also wenn ihr zufällig Tonaufnahmen davon habt, dann kontaktiert uns doch, oder René? Ja, oder ihr macht eigene Tonaufnahmen und ihr schickt die dann an blog@juba.de. Genau. Was kann man denn noch machen? Um Kontakt zu uns aufzunehmen, ja, kann man auch auf die Webseite gehen unter blog.juba.de. Dort könnte man einmal auf den Beitrag einen Kommentar abgeben. Ja. Oder man klickt auf Kontakt, glaube ich, heißt es, und nutzt das Kontaktformular. Genau. Oder, ja. Oder man schickt halt, also die einfachste Variante ist, ach hier über Telefon noch, das ist ja noch einfacher. Ja, man ruft einfach an. Da ist die Telefonnummer die 030. Dann. 202. Genau. 36803. Genau. Das ist auch eine Variante. Ja, definitiv. Ja. Und dann sind wir ja jetzt an der richtigen Stelle, um auch mal in Feedback, was wir gekriegt haben, reinzuhören. Genau. Stichwort Norbert. Weihnachtsgrüße, genau. Und zwar, wer sie kennt, die Familie Bürgel aus Berlin, deren Macher Norbert Schnöde hat uns einen Audiokommentar geschickt, oder besser gesagt Weihnachtsgrüße an euch, und da hören wir jetzt mal kurz rein. Hallo lieber Hörer des Juba Blogcast, ich bin Norbert Schnöde vom Bürgel Podcast und ich wünsche euch allen feuerfeste Weihnachtsbäume und dass euch auch sonst niemand die Weihnachtsstimmung versaut. Wer Schwierigkeiten hat, überhaupt in Stimmung zu kommen, der hat übrigens etwas gemeinsam mit Hilde und Gerhard Bürgel. Was ist denn das hier? Das sieht ja aus wie ein Hubschrauber. Hilde, das ist eine Weihnachtspyramide für Dennis. Die hat der Junge sich doch so sehr gewünscht. Ja, das war vor 10 Jahren, aber jetzt ist er 13. Deshalb ist es ja auch eine ganz moderne Pyramide. Hier oben drauf, das ist der Propeller von unserem alten Ventilator. Und hier unten, das sind meine alten Zinnsoldaten. Die habe ich rot angepinselt und Bärte aus Watte angeklebt. Und wo macht man die Kerzen hin? Ja, nicht, Hilde, das ist ja der Knüller. Das Ding läuft mit Batterie. Einfach hier auf den Knopf drücken. Na, was sagst du nun? Ja, das ist die hässlichste Weihnachtspyramide, die wo ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das kannst du deinen Enkel nicht antun. Was hast du denn für Conny? Hilde und Gerhards Erlebnisse in der Weihnachtszeit jetzt jeden Tag im Bürgel-Podcast zu finden auf meiner Homepage norbertschnöde.de. Macht's gut und haltet die Ohren steif im Weihnachtsstress und viel Spaß beim Basteln. Ja, prima. Ja. Herzlichen Dank. Vielen Dank dafür. Natürlich und auch für dich fröhliche Weihnachten. Genau. Und ja, jetzt kennt die Familie Bürgel auch. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren Audiokommentar von einem treuen Leser. Ja, ihr habt den Namen sicherlich schon mal in dem einen oder anderen Kommentar gehört. Gelesen. Genau. Stefan, es sei denn, ihr lasst euch den Blog vorlesen, dann habt ihr den Namen vielleicht auch schon mal gehört. Ja. Ja, und ja, da hören wir jetzt gleich mal rein. Vorher werden wir uns schnell noch verabschieden. Genau, weil der ist etwas lang, der Kommentar, muss man dazu sagen. Und wir spielen euch deshalb nur einen Teil. Weil man hätte einen eigenen Podcast draus machen können. Ja. Ja. Okay. Also, ja, das war unsere letzte Folge vor Heiligabend. Wir wünschen euch super glückliche, ruhige, besinnliche, stressfreie Weihnachtstage mit euren Freunden, euren Familien oder mit wem ihr auch immer feiert. Genießt die Zeit. Genau, genießt die Zeit. Dauert wieder ein Jahr, bis es kommt. Viele haben garantiert Urlaub und wir denken natürlich auch an die, die arbeiten müssen. War schön, dass ihr wieder runtergeladen habt und zugehört habt. Ja, wie jede Folge. Wann hören wir uns wieder, Stefan? Wir hören uns wieder in 2 Wochen und zwar kurz vor Silvester, unsere letzte Folge in 2007. Und für alle, die nicht so lange warten wollen, zu Weihnachten, schaut einfach im Blog, da gibt's eine neue Folge der Black Stories. Richtig. Hättest du fast vergessen, ne? Ja, weil ich nicht mit bei war. Eine neue spannende Geschichte mit... Mit 2 Gästen. Ja, mit 2 neuen Gästen. Die ersten beiden Folgen waren ja mit Maite und Leo. Und das hat super Spaß gemacht und jetzt haben wir 2 neue. Lasst euch überraschen. Genau, dann würde ich sagen, geben wir jetzt das Wort an Biliar ab und ich bin weg und tschüss. Genau, tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Biliar. Für alle, die meine Stimme noch nie gehört haben. Für alle, die meine Stimme schon gehört haben, bin ich Michael. Und ich melde mich zu Wort, um euch Weihnachtsgrüße näher zu bringen. Ich wünsche euch allen ein ruhiges und ertragreiches, besinnliches und fröhliches und festliches und von Liebe erfülltes Weihnachtsfest, wie sich das halt so gehört. The best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.